Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Barcelona, Fun City Blues. Die Stadt braust im hellen Frühlingslicht. Flugzeuge schweben wieder im Minutentakt in El Prat Aeropuerto ein, spucken wieder tausende Touristen Welle um Welle aus. Alles ist wieder beim Alten, nur teurer und für viele Menschen noch ungemütlicher geworden. Trotzdem macht es Spaß, im Sonnenschein die Stadt zu durchqueren und in Richtung Studio zu gehen. Die Via Laietana hat jetzt breitere Bürgersteige bekommen. Schön, jetzt kann man sich hier wieder etwas freier bewegen. Nach 2 Wochen an der Küste oben im Norden, nur Wind, Meer und frische Luft in der Nase, kommt die Stadt einem wie ein riesiger Hühnerstall vor. Mit glücklich umherschreitenden Hähnen, Hennen und massenhaft Küken. Alle picken pausenlos herum. Die Straßenterrassen sind voll besetzt. Barcelona, Fun City Blues. Wen kümmert jetzt, was in den Zeitungen steht? Bettler, Diebe und Immobilienhaie schwärmen aus. Sie sind hungrig nach dem Besitz der anderen. Barcelona droht Wasserknappheit, sagen die Zeitungen. Die Stauseen sind so gut wie trocken. Wetterexperte Thomas Molina sagt im Radio, es fehlt ein Jahr Regen in Katalonien. Die Politikerkaste befindet sich im Wahlkampf. Sie versprechen jetzt zigtausende Sozialwohnungen und weitere Wohltaten für das Volk. Der Kampf um die Fleischtöpfe wird heftiger. Frieden ist unmoralisch, sagt die deutsche Staatspropaganda und alle Zeitungen verbreiten es. Pfui, mit Putin schließt man keinen Frieden. Man besiegt ihn, man zerstört ihn und zerstört Moskau. Schöne neue Welt. Barcelona, Stadt der Redner. Auf der Plaza steht ein Mann und predigt das Ende der Welt. Niemand widerspricht ihm. Der Kapitalismus ist Freiheit, die Freiheit zerstört. Barcelona, Fun City Blues. Eine Gruppe fröhlich schwatzender Kinder überquert mit ihren Lehrerinnen den Platz. 2 Limousinen mit abgetönten Scheiben fahren in den Innenhof der Generalitat. Auf meinem Kalenderblatt steht heute ein Satz des Philosophen Uwe Seeler. Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball. Eine neue Gastrobar hat in der Calle Ferdan eröffnet. Essen geht immer, sagt jemand, der die gleiche Beobachtung macht. In der Haiti-Bar unterhalten sich die Rentner über den Schiedsrichterkauf von Barça. Alles Lüge! Madrid hat das angezettelt! Der Wirt grinst und verdreht die Augen zur Decke hin. Ich kippe den Cortado runter, nehme die 20 Minuten, wende Minutos Gratis-Zeitung und ziehe weiter. Barcelona, Fun City Blues. Die Völker der Welt wandern die Rambla rauf und runter. Und hier beginnt eine neue Sendung Niemandsland. Es ist Montag, der 17. April 2023. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskatz. Jo, Sie hören es an meiner Stimme. Ich bin ziemlich erkältet, aber das hat mich nicht davon abgehalten, heute hier im Studio zu sein. im Harenberg Literaturkalender gibt es ein interessantes Datum verzeichnet. Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt. 1961 verfolgte Hannah Arendt, die lebte von 1906 bis 1975, den Gerichtsprozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Eichmann war einer der Hauptorganisatoren des Holocaust und wurde in dem vielbeachteten Prozess zum Tode verurteilt. 1963, vor 60 Jahren, erschienen Arendts Beobachtungen in den USA als Buch. Die im Untertitel von Eichmann in Jerusalem bezeichnete Banalität des Bösen wurde zum feststehenden Begriff und die zugrunde liegende These führte zu kontroversen Debatten. Hannah Arendt beschrieb Eichmann als einen gewöhnlichen, mittelmäßigen Bürokraten. Die beispiellose Grausamkeit seiner Taten zeigte sie nicht als die eines Monsters, sondern als das Ergebnis mangelnder Denk- und Urteilsfähigkeit erschreckend normaler Menschen, von der repressive politische Systeme profitieren, indem sie gewöhnlich als undenkbar geltende Handlungen normalisieren. Kommt einem bekannt vor, was heute alles so passiert, nicht wahr? Banalität des Bösen. Hannah Arendt verharmloste oder relativierte nicht den Holocaust oder Eichmanns Schuld. Sie machte vielmehr darauf aufmerksam, dass sich jeder Einzelne gegen Defizite des eigenen Urteilsvermögens wappnen muss. Einen witzigen Artikel gibt es heute, am 17. April, in der Jungen Welt von Deak, Dusan Deak, zum Thema volle Dröhnung. Es geht um die Freigabe von Hanf. Die Ampel schaltet auf grün, das Hanf ist frei, schreibt der Mann. Aus Kinder- und Jugendschutzgründen und aus Sorge um die Volksgesundheit hat die Ampelregierung beschlossen, ungesunde Zucker- und Fleischprodukte schrittweise durch Cannabis zu ersetzen. Sehr sarkastisch gesagt. Cannabis ist rein pflanzlich, vegan und auch sonst nachhaltig und gesund. Cannabis ist ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel zum Süßen von Kaffee, dennoch ungeeignet, und passt gut zum grünen Veggie Day. Aber auch bei der Energieversorgung wird Cannabis künftig eine bedeutende Rolle spielen. So geht der Artikel weiter. Wissenschaftler haben in Feldexperimenten festgestellt, dass Menschen bei regelmäßigem Cannabiskonsum weniger kälteempfindlich sind. Das wird gerade mit Hinblick auf die Abschaltung der drei restlichen Kernkraftwerke am Wochenende und deren Bedeutung für die Wärme- und Stromerzeugung noch eine wichtige Rolle spielen. Und die Abhängigkeit, Achtung, von Russenöl vermindern. Bedauerlicherweise hat die EU dem ursprünglichen Konzept der Ampelregierung, Cannabis über Discounter Aldi, Lidl, Karstadt und so weiter zu vertreiben, den Riegel vorgeschoben. Und die vollständige Cannabisfreigabe in Deutschland untersagt. Um eine angemessene Versorgung der Jugendlichen zwischen 18 und 20 Jahren nicht zu gefährden, empfiehlt die Ampelregierung einen regelmäßigen Cannabiskonsum von monatlich bis zu 30 Gramm, die ab dem 21. Lebensjahr auf 50 Gramm monatlich erhöht werden soll. Dazu werden Cannabis Social Clubs in ausgesuchten Modellregionen, beispielsweise in Franken, aufgebaut, die Konsumenten mit Qualitätsstoff versorgen. Nichts, ich bin Max. Außerdem soll jeder Bundesbürger zum Besitz von 3 Cannabispflanzen verpflichtet werden. Diese kann man direkt bei Minister Özdemirs Balkonplantage beziehen. Selbstverständlich in Bioqualität. Mein Gast war mit mir. Aber das tötet mich nicht. Eine CD-Neuvorstellung im heutigen Niemandsland. Es gibt ein neues Album der Gruppe Element of Crime aus Berlin. Morgens um 4. Den Vergleich mit Element of Crime, Meilenstein aller weißes Papier oder damals hinterm Mond, braucht das neue, mittlerweile 15. Studioalbum keineswegs zu scheuen. Eine Art Rückbesinnung oder gar Fortführung ihres letzten Albums, Schafe, Monster und Mäuse, vor 4,5 Jahren, ist morgens um 4 keineswegs. Der alte Polizist ganz hinten an der Straßenbahnstation, der wartet noch auf dich und... Vorbei die dunklen Zeiten? Nicht so ganz, denn auf die gewisse Portion Melancholie verzichten Element of Crime natürlich keineswegs auf ihrer neuen Studioproduktion. Doch um diese frühe Tageszeit mag das eine oder andere noch ein wenig verklärter oder leichter erscheinen. Dabei waren Element of Crime nie Mainstream, auch wenn ihnen mit Delmenhorst vor 18 Jahren gar ein echter Hit, zumindest in einer bestimmten Szene, gelang. Was Frontmann Sven Regener und seine Mitstreiter von Beginn an ausgezeichnet hat, waren packende Songs, sowohl in puncto Musik als auch natürlich im Inhalt, das heißt den Texten. Wir tauchen unter, wir tauchen auf, aus unseren Mündern kommen Schall und Rauch. Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder. Und ich sag, Leute, wo soll das enden? Eine Textzeile aus dem Song Unscharf mit Katze. Keine Lösung, dafür Lieder. Sven Regners Antwort auf die drängenden Fragen des Lebens sind simpel, sachdienlich, gleich im ersten Song, Unscharf mit Katze, des neuen Element of Crime Albums. Wie in meinem Leben geht es auch um Verwirrung, sagt der Frontmann. Das finde ich eigentlich gut. Dafür sind diese Art von Songs toll, Rocksongs über Verwirrung. Dass man nicht genau weiß, wo es jetzt schon wieder lang geht, das macht Spaß. Ein Highlight unter den 10 Songs dieses Albums, Was mein ist, ist auch dein, inklusive mexikanischem Touch. Jawohl, die Trompeten. Was mein ist, ist auch dein, ist ein etwas rätselhafter Song, erklärt Regener. Er gefällt mir deshalb auch sehr gut. Ich mag es, wenn sie rätselhaft werden. Und ich mag es, auch wenn sich mal wieder die Gelegenheit ergibt, ein paar mexikanisch anmutende Trompeten reinzudübeln. Das macht einfach total viel Spaß und bringt der ganzen Sache einen extra Kick. Ganz schön schlau. Jo, also, ich habe das Album hier vor mir liegen. Es dreht sich auf der Niemandsland-Plattentellerscheibe. Ich garantiere wirklich allen Fans von Element of Crime und auch die es noch nicht sind und vielleicht werden wollen, das ist feinsinnige Poesie und tiefgehende Lyrik. Und das sind genau die Spezialitäten von Sven Regener. Doch der Ausnahmegeschichtenerzähler kann auch anders. Beim folkigen Kaltes Herz ist weniger mehr. Wir machen zuerst die Musik und dann muss ich irgendwann den Text machen, erklärt Regener. Das war hier recht einfach, weil es so suggestiv, so stark und klar war. Also, ein überaus hörenswertes Album, Element of Crime, morgens um 4, Genre Pop-Rock, Label erschienen bei Vertigo Berlin. Ein, wie gesagt, vielschichtiges, hörenswertes Album mit dem ausladenden Titelsong am Ende. Ideal auch an einem lauen Frühlingsabend mit passendem Getränk. war bei anderen, wie dem verstorbenen Künstlerkollegen James Lars, die Welt morgens um 7 noch in Ordnung, sind Element of Crime noch früher am Start. Und wer morgens um 4 gar seine Hausarbeit erledigen möchte, dem sei die limitierte Edition mit Geschirr bzw. Reinigungstuch empfohlen, aus robustem Leinwandgewebe, versteht sich. So, hier hängen wir jetzt noch direkt das Titellied dran. Morgens um 4, Element of Crime. Niemands Land ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet, des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. Still ist die Stadt. Die Stadt. Sind leer. Müde und wach. Morgens um 4. Du hast gesagt, auf dich kann ich bauen. Ein Schäfchen springt über einen Zaun und wie mir zum Hof. Verschwinden am Himmel die letzten Sterne, irgendwo weit weg in der Ferne ein Saxophon. Du hast gesagt, du liebst mich sehr, und das ist noch gar nicht so lange her, doch was heißt das schon? Tag ist ein Jahr ist ein Tag. Für die Liebe gibt's Betten, für die Trennung gibt es das Telefon. Still ist die Stadt. Die Straßen sind leer. Müde und wach. Morgens um 4. Du hast gesagt, du bist härter als ich. Das war dir wichtig, das wunderte mich. Und ich sagte zu dir: Keine Ahnung kann sein, doch die Straßenlaterne vor meinem Fenster hätte ich gerne mal repariert. Fünf Sekunden orangenes Licht und das Fensterkreuz als Schattengesicht auf die Wand projiziert. Dann 10 Sekunden dunkel, so geht das seit Stunden, bis einer wie ich den Verstand verliert. Still ist die Stadt. Straßen sind leer, müde und wach. Morgens um 4. bist das Monster, ich bin der Held. Es kommt zum Showdown im Sauerstoffzelt der Heilsarmee. Du musst mal was essen, sagst du den Kummer vergessen, das ist mir recht und im Baggersee. Gehen Sie baden, ich bin dabei, im Wollpullover und untenrum frei bis aufs Portemonnaie. Wer träumt denn sowas, sagst du und lachst, wird Zeit, alter Schwede, dass du erwachst, das tut ja weh. Still ist die Stadt. Die Straßen sind leer. Müde und wach. Morgens um vier. Wird es jemals wieder Tag? Werde ich je wieder groß und stark und mutig sein? Werden die Bäume je wieder grün? Werde ich dich jemals wieder sehen und mich nicht freuen? Werde ich je wieder schlafen können, dir dein neues Leben gönnen und nichts bereuen? Werde ich zum Heiligen? Werde ich zum Tier und kann ich dabei tief drinnen in mir noch ich selber sein? Still ist die Stadt. Die Straßen sind leer. Müde und wach. Morgens um vier. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 255. Die belagerte Republik. 10. Teil. In den vorherigen Folgen hatten wir versucht zu schildern, wie die Republik sich in ihrem Inneren unter dem Druck des Bürgerkrieges und der ausländischen Interventionen entwickelte. Es gab immer mehr Uneinigkeit im linken Lager. Im Laufe des Jahres 1938 nahm diese politische Uneinigkeit innerhalb des republikanischen Lagers proportional zu den militärischen und politischen Niederlagen immer mehr zu. Für weitere beträchtliche Spannungen im politischen Leben der Republik während des Krieges sorgte aber auch die wachsende Kluft zwischen Sozialisten und Kommunisten, jenen beiden Massenbewegungen, die die Kriegsanstrengungen maßgeblich trugen. Der Konflikt ging auf alte organisatorische und personelle Rivalitäten zurück, die durch den Krieg erheblich verstärkt wurden. 1938 wurden diese Rivalitäten durch Streitigkeiten innerhalb der Führungsriege der Sozialisten verkompliziert, wobei es zwischen Negrín und etlichen Parteiführern zu einer Entfremdung kam, vor allem nach Prietos Ausscheiden aus dem Kabinett. Schließlich wurde der Konflikt noch erheblich durch die zunehmende Mutlosigkeit und Verzweiflung verschärft, in die zahlreiche führende Sozialisten angesichts der Notlage der isolierten Republik verfielen. Obwohl sie keine Alternative anzubieten hatten, kritisierten sie Negrins Widerstandsstrategie als zusehends unverantwortlich. Das lag zum Teil gewiss auch daran, dass sie über einen entscheidenden Begleitumstand seiner Politik, seine intensiven geheimdiplomatischen Bemühungen, nicht unterrichtet waren. Sie waren aber auch darüber gekränkt, dass Negrín sich mehr und mehr auf Mitarbeiter der spanischen Kommunisten stützte, die er den Mitgliedern seiner eigenen Partei vorzog. Dabei galt Negrins Interesse nicht in erster Linie der kommunistischen Ideologie. Tatsächlich maßen viele, die sich nach dem 18. Juli 1936 als Kommunisten bekannten, diesem Punkt nicht so viel Bedeutung bei wie dem Elitecharakter der Partei. Ihm war aber auch gewiss nicht entgangen, dass die Agenda der Partei im wesentlichen Punkten von seiner eigenen abwich. Worauf Negrín unter den gegebenen Umständen allerdings keinesfalls verzichten konnte, war die unfehlbare Disziplin der Kommunisten und vor allem ihr rückhaltloses Engagement für die Widerstandsstrategie. Und so instrumentalisierte er ihre Disziplin zur Durchsetzung seiner Politik. Die kommunistische Parteidisziplin war gewiss auch durch die Politik der Komintern mitgeprägt, obwohl die Führung der spanischen Kommunisten nicht als deren Sprachrohr fungierte. Infolge der kriegsbedingt ständig wechselnden Umstände mussten die Anführer der spanischen Kommunisten auf zahllose Herausforderungen gleichzeitig reagieren, vor die sich die Partei gestellt sah. Auch waren sie nicht immer derselben Meinung wie die Komintern. Als diese im Sommer 1937 vorschlug, die Partei solle sich für eine Neuwahl des republikanischen Parlaments einsetzen, stellte die Führung der spanischen Kommunisten in Übereinstimmung mit den übrigen politischen Kräften der Republik fest, dass ein solcher Schritt außerordentlich kontraproduktiv wäre. Also ließ die Komintern den Vorschlag wieder fallen. 1938 widersetzte sich die Führung der spanischen Kommunisten zudem erfolgreich dem Drängen der Komintern, die kommunistischen Minister aus Negrins Kabinett zurückzuziehen, um einer internationalen diplomatischen Lösung nicht weiter im Wege zu stehen. Am Ende sollte die kommunistische Partei Spaniens einen hohen Preis dafür bezahlen, dass sie den militärischen Widerstand der Republik so lange mitgetragen hatte. Als die Kriegsmüdigkeit immer mehr zunahm und die Menschen angesichts der Sackgasse, in die die internationale Diplomatie geraten war, immer mutloser wurden, schimpften selbst viele von denen, die erst 1936 kommunistischen Organisationen beigetreten waren, in ihrer Verzweiflung und Frustration auf die Partei. Auch der Hunger ließ die Hoffnung immer mehr schwinden. Seit dem Frühjahr 1938 war die Republik offenkundig nicht mehr in der Lage, die Zivilbevölkerung mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Dazu hatte sicher auch beigetragen, dass die Bevölkerungszahl in der republikanischen Zone durch den Flüchtlingszustrom aus den Gebieten, die in die Hände der Aufständischen gefallen waren, drastisch anstieg. Nach dem Zusammenbruch der Front in Aragonien trafen im Frühjahr 1938 abermals weitere 25.000 Flüchtlinge ein. Am Ende des Krieges befanden sich daher etwa 600.000 Flüchtlinge, darunter 200.000 Kinder, im republikanischen Spanien. Die großen Kornkammern des Landes lagen auf frankistischem Gebiet. Auch war es der Republik nie gelungen, genügend Lebensmittel zu importieren, um den Verlust dieser Regionen zu kompensieren. Dazu fehlten ihr die nötigen finanziellen Mittel wegen der exorbitanten Summen, die sie aufgrund der Nichteinmischungspolitik für Rüstungseinkäufe aufzubringen hatte. Inzwischen hatte sich die Lage sogar noch weiter zugespitzt. Francos Blockade der Mittelmeerhäfen bedeutete, dass die zentrale und südliche Zone der Republik völlig von jeder Versorgung von außen abgeschnitten war. Auch Katalonien benötigte dringend Lebensmittel. Doch die Kommunikation zwischen beiden republikanischen Zonen war äußerst schwierig. Selbst der Funkkontakt wurde immer wieder unterbrochen. Weil deutsche und italienische U-Boote den Verkehr auf See torpedierten, war Barcelona von Valencia aus nur noch per Flugzeug zu erreichen. Die verfügbaren Flugzeuge konnten jedoch nur einen Bruchteil der benötigten Versorgungsgüter transportieren und waren zudem feindlichen Angriffen ausgesetzt. Deshalb mussten die Lebensmittel für Katalonien aus Frankreich beschafft werden. Die immer angespanntere politische Situation bezüglich der Grenze machte aber auch dies immer komplizierter. Außerdem reichte die Lebensmittelmenge, die auf diese Weise nach Katalonien kam, nicht einmal annähernd aus, um den dortigen Bedarf zu decken. Katalonien litt mitsamt den unzähligen Flüchtlingen unter einer akuten Lebensmittelknappheit. Überall auf dem Gebiet der Republik verstärkte die Verschlechterung der materiellen Verhältnisse das deutliche Gefühl der eigenen Verwundbarkeit, Isoliertheit und Gefährdung. Die politische Legitimität der Republik erschien mit jeder neuen Niederlage und mit zunehmender materieller und existenzieller Not immer fragwürdiger. Versorgungsengpässe, Inflation, Vertreibung, drohende Hungersnot und Epidemien, dies alles verwehrte der Republik einzulösen, was sie den Menschen in sozialer Hinsicht schuldete, die um ihretwillen kämpften und ihr Leben ließen. Sie vermochte nicht länger die Vision einer positiven, fortschrittlichen Zukunft aufrechtzuerhalten. Unter diesem ungeheuren Druck, zusätzlich zur sinkenden Moral und allen anderen Erschwernissen, blieb es nicht aus, dass sich die Republik immer mehr militarisierte, obwohl sie dadurch ihren eigenen demokratischen Daseinszweck unterminierte. Der Krieg und vor allem der verzweifelte Versuch, weiterhin Widerstand zu leisten, verschlang alles. 1938 bestand ein so großer Mangel an Soldaten, dass den republikanischen Behörden nichts anderes übrig blieb, als wahllos immer mehr Männer einzuziehen und sich dabei zunehmend aggressiverer und aufdringlicherer Methoden zu bedienen. Die Rekrutierung neuer Soldaten gehörte zu den Hauptaufgaben des militärischen Geheimdienstes der Republik. Seine Mitarbeiter versuchten, die Bevölkerung dazu zu bringen, diejenigen, die sich dem Wehrdienst entziehen wollten, zu denunzieren. Familienmitglieder, die die Wehrdienstunwilligen deckten oder gar aktiv unterstützten, konnten nach republikanischem Gesetz streng bestraft werden. Das führte dazu, dass sich selbst in kleinsten Gemeinden eine Atmosphäre des Misstrauens und der Angst ausbreitete, die der allgemeinen Moral in hohem Maße abträglich war. Die Betroffenen standen daher der belagerten Republik zusehends feindlich gegenüber. In ländlichen Gebieten verschärften sich die sozialen Spannungen noch dadurch, dass sich viele Soldaten dort selbst mit Nahrungsmitteln versorgten. Die republikanische Militärpolizei untersagte zwar derartige, nicht genehmigte Beschlagnahmungen, dennoch fanden sie immer wieder statt, vor allem in höchster Bedrängnis und Verwirrung. So wurden etwa auf dem Rückzug nach der Teilung des republikanischen Territoriums im April 1938 gegen zahlreiche Zivilisten Gewalttaten verübt. Davor waren selbst republikanische Beamte nicht geschützt, wie zum Beispiel der Polizist, der umgebracht wurde, als er zurückweichende Soldaten daran hindern wollte, in einer Dorfbäckerei Brot zu stehlen. Auch die Aktivitäten der 5. Kolonne, auf die wir später noch zurückkommen werden, fielen in der zusehends demoralisierten Bevölkerung auf einen fruchtbaren Boden. Die Eroberungen der frankistischen Streitkräfte und der Würgegriff, in dem sich die Republik wegen der internationalen diplomatischen Isolation befand, hatten das Selbstvertrauen und das Engagement dieser Kolonne erheblich gestärkt. Ganz abgesehen von den Aktivitäten einzelner Franco-Anhänger, die Gerüchte und Fehlinformationen verbreiteten, gab es bis Ende 1937 in allen größeren republikanischen Städten organisierte Spionage- und Sabotagenetzwerke, die eine noch wesentlich größere Bedrohung darstellten. Der militärische Geheimdienst der Republik konnte einige von ihnen enttarnen. Die Auseinandersetzung mit dem inneren Feind erforderte jedoch die Anwendung von Überwachungs- und Verhörtechniken, die mit den von der Republik verfassungsgemäß garantierten Grundrechten nicht vereinbar waren und gegen das Prinzip der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz verstießen. Mit diesem Konflikt zwischen den dringenden Erfordernissen des Krieges und dem Gebot, jene Menschen- und Bürgerrechte zu achten, für deren Durchsetzung gekämpft wurde, haben bis heute wesentlich ältere und günstiger situierte demokratische Staaten zu tun, als die Spanische Republik es war, und scheitern dabei. Ein solches Dilemma war Franco natürlich völlig fremd. Sowohl während des Krieges als auch später war die Rechtsfindung für ihn gleichbedeutend mit Staatsterror. Die Republik hingegen verhielt sich während des Bürgerkriegs immerhin wie ein im Krieg befindlicher demokratischer Staat. Die durch die Verfassung garantierten Grundrechte wurden zwar beschnitten, als Negrín Sondergerichte einsetzte, die sich ausschließlich mit Spionage- und Verratsfällen befassten, gleichwohl hielt die Republik an ihren rechtsstaatlichen Prinzipien fest, was angesichts der kurzen Tradition der spanischen Demokratie und ihres Überlebenskampfes alles andere als selbstverständlich war. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 255. eine Niemandslandproduktion 2023. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Der spanische Bürgerkrieg von Helen Graham. Originaltitel The Spanish Civil War, aus dem Englischen übersetzt von Susanne Lenz. Erschienen 2008 im Philipp Reclam Verlag GmbH & Co. Stuttgart. No pasarán. Pasaremos. Da stehe ich vom Bahnhof und hab jetzt doch glatt vergessen, was ich hier soll, will ich bei McDonald's einen Burger essen. Hab's notiert auf meinem Smartphone, such's in meinen Taschen. Vergebens, vor mir hockt im Eingang, frierend, ungewaschen. Ne Frau, die kenn ich, die streckt mir durch Nest vom Regen. Um ne Münze bettelt eine leere Blechbüchse entgegen. Ist das nicht Frau Schuster, die noch vor einem halben Jahr Filialleiterin bei der Stadtsparkasse war? Die hat alle ihre Zweigstellen quasi über Nacht die Personaldecke verschlankend einfach dicht gemacht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. In unseren Tagen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger zu gehen. Wir sehen, dass die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft begabt ist, die menschliche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen, sie verkümmern lässt und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich durch einen seltsamen Zauberbann zur Quelle der Not. Zitat Ende. Noch im letzten Jahr, als die verfluchte Hackerratte mein Konto bis auf den letzten Cent geplündert hatte, setzten sie mir meinen Dispo gnadenlos, Frau Schuster, auf null. Vielleicht erinnern sie sich daran ja noch duster. Sie sollten mir jetzt leid tun, doch empfinde ich nur Häme. Schadenfreude, Rache, Durst, ja Mordlust und ich schäme mich nicht mal dafür, fühl mich krank, wie werd ich bloß dieses Hasspandemie-Virus in mir jemals wieder los, das längst den ganzen Globus zu verseuchen droht und der Menschheit Katastrophen, Kriege bringt und Tod. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. Die Siege der Wissenschaft scheinen erkauft durch den Verlust an Charakter. In dem Maße, wie der Mensch die Natur bezwingt, scheint der Mensch durch andere Menschen oder durch seine eigene Niedertracht unterjocht zu werden. Zitat Ende. Stehe immer noch vom Bahnhof, mein Gedächtnis, es hat Risse. Was soll ich hier, mein Smartphone, wie ich es vermisse? Seine Algorithmen sind ja viel genauer, schlauer, als ich je war, bringen auch auf die Dauer viel mehr Power. Also warum bin ich hier, lass mich noch mal kurz überlegen. Will ich was essen? Nein, dass ich pappsatt bin, spricht dagegen. Ach, jetzt fällt mir's wieder ein, wollte ja nur mal zum Klo. Das muss doch irgendwo hier sein, wenn ich nur wüsste, wo. Mein Orientierungssinn war auch schon besser lange her. Inzwischen finde ich ohne Navi meinen eigenen Arsch nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich immer nur im Kreise drehe, mir selbst ein Rätsel bin und die Welt nicht mehr verstehe. Doch dafür hat ein anderer das jetzt aktuelle Zeitgeschehen vor mehr als 160 Jahren schon vorausgesehen. Ich zitiere. Selbst das reine Licht der Wissenschaft scheint nur auf dem dunklen Hintergrund der Unwissenheit leuchten zu können. All unsere Erfindungen und unser ganzer Fortschritt scheinen darauf hinauszulaufen, dass sie materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Karl Marx. Rede auf der Jahresfeier des People's Paper am 1. April 1856 in London. Zum Thema mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hier ein Audio aus Le Monde Diplomatique, wie immer unter fremde Podcasts im Niemandsland von heute. Friedenspläne. Es mehren sich in jüngster Zeit die Stimmen, die zu Friedensverhandlungen in der Ukraine aufrufen, selbst in den USA. So hat sich der US-Generalstabschef Mark Milley Anfang November 2022 in dieser Richtung geäußert. Und der Professor für internationale Beziehungen, Charles A. Kupchan, der dem einflussreichen Think Tank Council on Foreign Relations angehört, erklärte, es sei Zeit, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Was realistische und praktikable Bedingungen für ein Abkommen sind, muss allerdings erst noch herausgearbeitet werden. Friedensverträge sind immer schwierige Kompromisse. In diesem Fall müssen die Bedingungen sowohl für die Ukraine als auch für Russland akzeptabel sein. Das heißt, dass ein Friedensvertrag beiden Ländern mehr Vor- als Nachteile bieten muss. Außerdem sollte er Lehren aus dem gescheiterten Minsker Abkommen von 2015 ziehen. Die Opfer der Invasion können nur mit Hilfe des Westens und insbesondere der USA vom Sinn möglicher Friedensverhandlungen überzeugt werden. Die Ukraine, die möglicherweise darauf bestehen könnte, einen vollständigen Sieg gegen die russischen Angreifer zu erringen, benötigt konkrete Garantien. Das Land muss sicher sein können, dass die russische Invasion nicht belohnt wird und der Vertrag nicht zu einer Destabilisierung des gesamten internationalen Systems führt. Und bezüglich Russlands ist anzuerkennen, dass seine Sicherheitsinteressen und Sorgen legitim und mehrere seiner früheren und aktuellen Forderungen nicht aus der Luft gegriffen sind. Im Dezember 2021 hatte Moskau den USA und der NATO dazu jeweils Vertragsentwürfe vorgelegt. Beide lehnten ab. Einige Vertragspunkte hätten womöglich ausgehandelt und vereinbart werden können, andere Forderungen waren hingegen nur schwer hinnehmbar oder komplett inakzeptabel. Verhandlungen sind aber immer möglich, wenn sie politisch gewollt sind. Im Verlauf des Jahres 2022 gab es einige wenige Vorschläge, die als Ansatzpunkt für eine Deeskalation und für Friedensverhandlungen hätten dienen können. Zu Beginn der Invasion im Februar schrieben Angehörige einer Gruppe von ehemaligen Diplomaten und von Forschern in einem offenen Brief in der Financial Times, dass es für die NATO möglich sein muss, in enger Zusammenarbeit mit der Ukraine detaillierte Vorschläge für die Verhandlung eines neuen Vertrags mit Russland vorzulegen, der keine institutionelle Feindschaft erzeugt. Ein solcher Vertrag solle den überprüfbaren Abzug atomwaffenfähiger Raketen beinhalten, vertrauensbildende militärische Maßnahmen zur Begrenzung der Truppenstärke und der Stationierung von Streitkräften, sowie eine internationale Vereinbarung über die umstrittenen russisch-ukrainischen Grenzen. Oskar Arias, Friedensnobelpreisträger von 1987 und früherer Präsident von Costa Rica, sowie Jonathan Granoff, der Vorsitzende des Global Security Institute, gingen noch weiter. Sie regten im Juli 2022 an, die NATO solle vor möglichen Verhandlungen den Abzug aller US-amerikanischen Atomsprengköpfe aus Europa und der Türkei vorbereiten. Der tatsächliche Abzug könne erfolgen, sobald sich Russland und die Ukraine über die Bedingungen eines Friedensvertrags einig sind. Ein solcher Ansatz hätte die NATO militärisch nicht geschwächt, aber Wladimir Putins Aufmerksamkeit geweckt und ihn vielleicht an den Verhandlungstisch gebracht. Diese Art der Strategie wird Altercasting genannt. Um den Kontrahenten zu überzeugen, wird dieser in eine andere Position versetzt. So entsteht eine neue Beziehung, die die Gegenseite dazu bewegen kann, gemäß ihrer neuen Rolle zu handeln. Diese Methode hatte Michail Gorbatschow Mitte der 1980er Jahre im Ringen mit Ronald Reagan angewandt. Mit Blick auf einen möglichen Friedensvertrag sollten zwei Instrumente nicht außer Acht gelassen werden. Die entmilitarisierte Zone sowie das Gebiet unter Verwaltung der Vereinten Nationen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die UNO im Rahmen ihrer Friedensbemühungen bei der Einrichtung von entmilitarisierten Zonen und Treuhandgebieten hilft und diese verwaltet. Zumindest zeitweise verwaltete die UNO auch ganze Gebiete direkt, so etwa bei der UN-Übergangsverwaltung für Osttimor in den Jahren 1999 bis 2002. Die Aufgabe der UNO bestand darin, Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu gewährleisten, den Wiederaufbau der Infrastruktur zu unterstützen und das Gebiet rechtsstaatlich zu verwalten. Zudem half sie bei der Ausarbeitung einer neuen Verfassung und bei der Organisation von Wahlen. Die Möglichkeit, die umstrittenen Gebiete in der Ostukraine zu entmilitarisieren und zeitweise unter die Obhut der Vereinten Nationen zu stellen, muss ernsthaft erwogen werden. Nach einer von Paralleldiplomatie und Verhandlungen geprägten Phase könnte der UN-Sicherheitsrat einen verbindlichen Waffenstillstand verkünden oder die Konfliktparteien könnten diesen direkt aushandeln. Ziel dieses Waffenstillstands sollte die Stationierung einer Friedenstruppe und weiteren UN-Personals sein. Die Grenzen der von der UNO zu verwaltenden Gebiete müssten flexibel festgelegt werden. Der Übergangszeitraum in diesen Gebieten müsste länger bemessen sein als in Osttimor, zwischen 10 und 20 Jahren. Aufgrund ihrer geografischen Ausdehnung wäre zudem die konsequente Mobilisierung von finanziellen Ressourcen und Verwaltungspersonal erforderlich. Der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in der Ostukraine käme zudem die Aufgabe zu, die Verhandlung und Ausarbeitung einer Rechtsgrundlage für den Status dieser Regionen zu unterstützen, regelmäßige Wahlen zu organisieren und ein mögliches Referendum abzuhalten. Die militärische Blockfreiheit der Ukraine ist und bleibt eine Schlüsselfrage, die in die Verhandlungen einbezogen werden müsste. Außerdem könnten mittels einer Resolution des UN-Sicherheitsrats andere vertrauensbildende Maßnahmen anvisiert werden, wie zum Beispiel die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Russland und der NATO über eine Verringerung der atomaren und sonstigen militärischen Risiken und die Initiierung offizieller Abrüstungsverhandlungen. Bereits im Dezember 2020 hatte eine Gruppe aus 145 ehemaligen Generälen, Politikern, Diplomaten und Intellektuellen aus den USA, Europa und Russland, die sich über die Zunahme der Risiken militärischer Unfälle mit oder ohne Beteiligung von Atomwaffen sorgten, entsprechende Vorschläge formuliert. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurden sie nicht wieder aufgegriffen. Wie bei früheren Kriegen brauchen auch die Parteien dieses Konflikts Hilfe von außen, um den ersten Schritt in Richtung Frieden zu gehen. Die Vermittler sollten primär aus Staaten kommen, die aus Sicht Russlands und der Ukraine nicht in den Konflikt verwickelt sind. Auch Institutionen wie der Internationale Gerichtshof oder der Ständige Schiedshof könnten eine Rolle spielen. In den internationalen Beziehungen ist derzeit ein gefährlicher Trend zu beobachten. Der Krieg in der Ukraine wird einzig unter militärischen und moralischen Gesichtspunkten betrachtet, im Sinne eines Kampfs zwischen Gut und Böse. Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts lassen sich an einer Hand abzählen und treffen größtenteils auf taube Ohren. Wir sind allerdings überzeugt, dass die obigen Vorschläge in Bezug auf die Aufnahme von Verhandlungen zu einer Deeskalation beitragen und dem Frieden eine Chance geben könnten. Tapio Kaninen und Heikki Patomäki. Aus dem Französischen von Markus Greis. Tapio Kaninen ist Vorsitzender der Organisation Global Crisis Information Network in New York. Heikki Patomäki ist Professor für Weltpolitik und internationale Volkswirtschaft an der Universität Helsinki. Sí, dale, dale. Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha. Sí, Sam. And people ask me about this faith. What kind of faith is it? Is it a religious faith? No, I believe that that kind of faith is a personal thing. The faith I'm talking about is a faith in humanity, a faith in community, a faith that finds its ultimate expression in international solidarity. There is power in a union. Lines, power in the hand of the worker, but it all amounts to nothing if together we don't stand. There is power in a union. Now the lessons of the past are all learned with workers' blood, the mistakes of the bosses we must pay for. From the cities and the farmlands to trenches full of mud, war's always been the boss's way, sir. The union forever defending our rights. Down with the blackleg who workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. Now I long for the morning that they realize brutality and unjust laws cannot defeat us. Who'll defend the workers who cannot organize when the bosses send their lackeys out to cheat us? Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. Yeah, there's power in a union. A union forever defending our rights. Down with the blackleg who workers unite. With our brothers and our sisters, together we will stand. There is power in a union. The union forever defending our rights. Down with the blackleg who workers Let's unite with our brothers and our sisters. Together we will stand. Yeah. There's power in our union. Thanks very much. We had a great night tonight in Shrewsbury. Enjoy the rest of your weekend. Even you, mate. Barcelona, con los motores en marcha, Niemandsland. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 17. April bis zum 1. Mai 2023. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gemerkt, letzte Woche gab es keine Sendung. Wir hatten Osterferien und die lange danach Osterwoche. Aber jetzt geht's weiter, leider mit Katastrophen. Die große Katastrophe, die alle anderen überdeckt und praktisch bedeutungslos macht, wenn man an sie denkt, ist der Kampf ums Klima und die Vernichtung des Lebens auf diesem Planeten. Die Welt steuert auf eine Erderwärmung von bis zu 3,5 Grad zu. Die Folgen wären verheerend. Radikale Maßnahmen können die Katastrophe aber noch begrenzen. Das meint Herr Raphael Schmeller in einem Artikel in der Jungen Welt vom heutigen Montag. Ein Eisbär auf einer dünner werdenden Eisscholle. Jahrelang war das Motiv, um vor der Klimakrise zu warnen. Mittlerweile haben die infolge der Erderwärmung eintretenden Umweltkatastrophen aber alle Erdteile erreicht. Als Symbol für den Klimanotstand dienen somit auch andere Bilder. In der BRD etwa die von den zerstörerischen Überschwemmungen im Ahrtal 2021, die gezeigt haben, die Klimakrise lässt sich längst auch dort spüren, wo sich Menschen vor ein paar Jahren noch vor ihr sicher fühlten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte dazu treffend: Die Menschheit befindet sich auf dünnem Eis und dieses Eis schmilzt schnell. Anlass für diese Aussage war der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC, der Ende März veröffentlicht wurde. Aus dem Bericht ergeben sich zwei wesentliche Punkte. Erstens, wenn die Regierungen ihre Anstrengungen zur Minderung der Emissionen nicht deutlich ausbauen, steuert die Welt auf eine Erderwärmung von 2,2 bis 3,5 Grad zu. Das hätte katastrophale Folgen. Laut einer 2020 in der renommierten Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlichten Analyse wären damit bis 2100 bis zu 3 von 4 Menschen vom Tod durch Überhitzung bedroht. 3/4 der Menschheit würden also sterben. Es gibt aber ein zweites entscheidendes Element in dem IPCC-Bericht. Die Menschheit kann die Katastrophe noch verhindern und der Rest dieses Jahrzehnts wird hier entscheidend sein. Dafür müssen radikale Lösungen her. Das heißt, es müssen die Verantwortlichen für die Katastrophe ins Visier genommen werden. Das sind in erster Linie die 100 größten multinationalen Konzerne, die für 71% der Treibhausgas- und Kohlenstoffemissionen auf der Erde verantwortlich sind, sowie die 125 Milliardäre, die in einem Jahr so viel CO2 verursachen wie ganz Frankreich, wie eine Oxfam-Studie zeigt. Der Prozess der Kapitalakkumulation zerstört also sowohl den Planeten als auch seine Bewohner. Der antikapitalistische Kampf ist damit untrennbar sozial und ökologisch. Zurück zum Weißen Riesen. Derzeit wird die Eisbärenpopulation auf insgesamt etwa 26.000 Exemplare geschätzt. Die nördlichen Polarregionen, die er bewohnt, erhitzen sich mit zunehmendem Klimawandel deutlich schneller als andere Erdteile. Wir sehen, dass sich viele der Bären heute viel weiter nördlich befinden, einfach deshalb, weil sie viel Zeit auf dem Meereis verbringen und das Eis einen Großteil des Jahres 200, 300 Kilometer weiter nördlich ist als üblich, konstatierte kürzlich der Arktisforscher Björn Munro Jensen vom Universitätszentrum von Spitzbergen an der Uni. Die Zeit zum Seehundjagen werde für die Bären zudem kürzer und kürzer. Auf Spitzbergen jagten sie nun viel häufiger auch Rentiere und plünderten Vogelnester. Zum Problem des schmelzenden Meereises kommt ein weiteres hinzu. Ein internationales Forscherteam hat in einem Eisbohrkern in Spitzbergen 26 unterschiedliche per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, PFAS, gefunden. Das sind chemische Stoffe, die zum Beispiel dafür genutzt werden, Pfannen oder Jacken schmutz- und wasserabweisend zu machen. Ihr Problem: Sie verschwinden nicht ohne weiteres aus der Umwelt, weshalb sie oft auch als ewige Chemikalien bezeichnet werden. Für Gesundheit und Umwelt können sie zudem schädlich sein. Auch für die Bären stellen sie ein Risiko dar. Die Sorge ist, dass die durch die Atmosphäre transportierten Chemikalien aus entfernten Regionen in Amerika, Europa und Asien in arktische Gletscher und von dort ins Meer gelangen, wie Jensen erklärt. Sie könnten es dann letztendlich die gesamte Nahrungskette hinaufschaffen. Vom Plankton über Fische und Seehunde bis hin zum besagten Eisbären. Eine Meldung zur internationalen Strategie der Ampelkoalition Berlin. In der Ampelkoalition ist offener Streit über den künftigen Kurs gegenüber China ausgebrochen. Grünen-Politiker kritisierten am Wochenende ein Strategiepapier aus der SPD, das vor einer Anti-China-Strategie warnt. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audrech sagte der deutschen Presseagentur, China sei Partner, Wettbewerber und systematischer Rivale zugleich. Das sei bei der SPD in Teilen nach wie vor nicht angekommen. Der sogenannte Seeheimer Kreis der SPD hatte zuvor eine pragmatische China-Politik angemahnt und auch Kritik an Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck geäußert. Es dürfe keine eindimensionale deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik gegenüber China geben. Der Unionsaußenpolitiker Johann Wadephul forderte unterdessen parteiübergreifenden Schulterschluss gegenüber Peking. Man brauche einen nationalen Konsens in der China-Politik. Na dann macht mal. Ihr Menschenrechtsbeglücker. Thema Flüchtlingsunterkunft und Flüchtlingspolitik in Deutschland. Grevesmühlen. Vor dem Hintergrund des seit Monaten anhaltenden Streits um den Bau einer Flüchtlingsunterkunft ist es am Sonnabend bei einer Demonstration unter dem Motto »Für Menschlichkeit, Schluss mit rechter Hetze« im mecklenburgischen Grevesmühlen erneut zu Auseinandersetzungen mit Personen aus der rechten Szene gekommen, wie die Polizei mitteilte. Beide Seiten seien aber voneinander getrennt geblieben, hieß es. Ein Anwohner soll den Hitler groß gezeigt haben. Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge rund 270 Menschen an der Demonstration. Ende Januar war es in Grevesmühlen zu tumultartigen Protesten gegen den Bau der Flüchtlingsunterkunft gekommen. Kommen wir zu einem Thema in den USA, zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Die ist jetzt in den USA in Gefahr. Washington. Hunderte Menschen haben am Sonnabend vor dem Sitz des obersten US-Gerichtshofs in Washington für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch demonstriert. Der Protest war die Reaktion auf die Entscheidung eines Bundesrichters in Texas, der der Abtreibungspille Mifepriston die Zulassung entziehen will. Zwar hat ein Bundesberufungsgericht in Louisiana die Entscheidung aus Texas am Mittwoch gekippt. Gleichzeitig verschärft es aber die Auflagen, unter denen Mifepriston verschrieben werden darf. Die weltweiten Spannungen verschärfen sich überall, wo man hinschaut. Und zwar in Südkorea zum Beispiel. Südkoreas Militär hat nach eigenen Angaben an der Seegrenze zur Demokratischen Volksrepublik Korea mehrere Warnschüsse in Richtung eines nordkoreanischen Patrouillenboots abgegeben, das angeblich die sogenannte nördliche Grenzlinie überquert hatte, wie der Generalstab am Sonntag in Seoul mitteilte. Zuvor sei das nordkoreanische Boot per Funk gewarnt worden. Bei dem Einsatz unter schlechter Sicht sei ein südkoreanisches Patrouillenboot in Kontakt mit einem chinesischen Fischerboot gekommen. Mitglieder der südkoreanischen Crew seien dabei leicht verletzt worden. Eine Meldung von Reuters. Ein Land, das ebenfalls nicht zur Ruhe kommt, weil die Herrschaften dort versuchen, die Geschichte zurückzudrehen, Den Leuten ihre Rente praktisch wegzunehmen, ist Frankreich. Der französische Conseil Constitutionnel hat entschieden, das Rentendiktat des Staatschefs Emmanuel Macron sei verfassungskonform. Damit steht fest, dass das Renteneintrittsalter in Frankreich ab 1. September von bisher 62 auf 64 Jahren angehoben wird. Und wenn das erstmal angehoben wird, wird es wahrscheinlich in 5-6 Jahren dann auf 66 angehoben. Damit muss man natürlich auch immer rechnen. Alle nach dem August 1961 geborenen Frauen und Männer werden 2 Jahre länger arbeiten müssen. Zugleich wies der Verfassungsrat am Freitag in Paris ein von der linken Parlamentsopposition beantragtes Referendum ab. Eine Abstimmung durch die Bevölkerung, die Macrons Reform zu mehr als 70% ablehnt, wird es daher vorläufig nicht geben. Klar, sonst wird es ja diese sogenannte Reform nicht geben. Zurückgewiesen wurde auch der sogenannte Seniorenindex, das einzige soziale Element in Macrons Vorhaben. Der Index hätte alle Betriebe mit mindestens 300 Beschäftigten verpflichtet, öffentlich Auskunft über die Zahl ihrer Lohnabhängigen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren zu geben. Gewerkschaftsführer und die Sprecher der Linken in der Nationalversammlung zeigten sich entsetzt über den erlittenen Demokratieverlust, der die Institutionen der 5. Republik in Frage stelle. Als das Votum des Verfassungsrates gegen 17.55 Uhr bekannt wurde, herrschte zunächst stille Fassungslosigkeit. Ob in der Hauptstadt Paris, ob in Lille, Reims oder Lyon, die vielen tausend Menschen, die den Spruch der neun Weisen zusammen auf Straßen und Plätzen abgewartet hatten, hielten sich die Hand vor den Mund. Ausdruck ungläubigen Staunens. Macrons Politik war in diesem Moment formal bestätigt. Der Präsident verkündete sein Gesetz wenige Stunden später amtlich und machte es damit rechtswirksam. Junge Menschen, von den ausgeschwärmten Zeitungs- und TV-Reportern befragt, zeigten sich in Marseille desillusioniert, angewidert und aufgebracht. In Toulouse alarmiert angesichts einer sturen und tauben Regierung. Die Bestätigung des Gesetzesentwurfs war allgemein erwartet worden. Der Conseil Constitutionnel ist zwar ein Verfassungsorgan, gilt aber weder in den Gremien der Partei noch allgemein in der Bevölkerung als neutral. Von den 9 Mitgliedern des Rats, 7 Männer und 2 Frauen, wurden allein 7 von Macron selbst, vom Ex-Parlamentspräsidenten und engsten Vertrauten Macrons, Richard Ferrand, oder vom Senatsvorsitzenden Gérard Larcher ernannt. Larcher ist entschlossener Unterstützer der Gesellschaftspolitik des Staatschefs. Der von Ferrand in den Rat geschickte Alain Juppé etwa hatte als Ministerpräsident des rechtskonservativen Präsidenten Jacques Chirac 1995 bereits selbst versucht, eine sogenannte Rentenreform durchzudrücken und war damals vor dem heftigen Widerstand der Bevölkerung zurückgewichen. Unverständnis zeigten die Menschen in den Straßen am Freitagabend allerdings für die Entscheidung der im Conseil Constitutionnel ihren politischen Lebensabend absitzenden Pensionäre. Sie werden für ihren gemütlichen Job monatlich mit 15.000 Euro netto belohnt, keine Volksbefragung zuzulassen. Gewerkschaften und die linke Oppositionsfraktion NUPES kündigten umgehend die Fortsetzung ihres ungebrochenen Widerstands an. Eine Einladung Macrons für Dienstag lehnten die Gewerkschaftsführer mit dem Hinweis ab, er habe ihnen während der vergangenen 3 Monate jedes Gespräch verweigert und müsse nun selbst abwarten, was die zur Intersyndikal zusammentretenden 8 großen Arbeiterorganisationen in den kommenden Tagen zu beschließen hätten. Den Ton gab Sophie Binet, die neue Anführerin der Gewerkschaft CGT, vor. Man kann ein Land nicht gegen sein Volk regieren, sagte Binet und forderte Macron auf, seine Reform an die Nationalversammlung zurückzuschicken, der er nicht einmal die Chance gegeben habe, über das Projekt abzustimmen. Macrons Regierungschefin Elisabeth Borne hatte den Gesetzesentwurf mit Hilfe des Verfassungsartikels 49 Absatz 3 am Parlament vorbei dekretiert. Für den 1. Mai kündigten Binet und Laurent Berger, Chef der Großgewerkschaft CFDT, eine Sturmflut des vom Volk getragenen Protestes gegen den Staatschef an. NUPES-Sprecher Olivier Faure versprach einen Gesetzesentwurf der Opposition zur Außerkraftsetzung des Rentendiktats. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Niemandsland. Neues aus dem Getreidekrieg der Ukraine. Warschau, Budapest. Polen und Ungarn wollen künftig auf die Einfuhr von Getreide und bestimmten anderen Lebensmitteln aus der Ukraine verzichten. Das geschehe zum Schutz der eigenen Erzeuger, teilten beide Regierungen am Sonnabend mit. Zuletzt hatten umfangreiche Lieferungen aus der Ukraine die Preise und den Absatz der heimischen Produzenten gedrückt. Kiews erklärte zunächst mit Blick auf die polnische Entscheidung, man bedauere das Vorgehen und wünsche sich Gespräche zur Lösung des Problems. Thema sauberer Verkehr. Der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, erwartet in diesem Jahr einen neuen Rekord beim Bau von Elektroautos. Wir gehen davon aus, dass die Inlandsproduktion elektrisch angetriebener Pkw um 50% auf 1,33 Millionen Einheiten ansteigt. Davon 980.000 rein batterieelektrische Autos. Das sagte VDA-Chefin Hildegard Müller dem Branchenblatt Automobilwoche. ...2022 waren demnach 885.000 Elektro-Pkw in Deutschland vom Band gerollt, davon 300.000 Plug-in-Hybride. Die Frage, ob der Ölkrieg des Westens gegen Russland die Produktion Russlands gedrosselt hat, ist mit Nein zu beantworten. Paris-Moskau. Die Ölexporte Russlands sind nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA trotz der Sanktionen westlicher Länder kürzlich auf die höchste Menge seit 3 Jahren gestiegen. Die Lieferungen ins Ausland hätten im März um 600.000 Fass, Barrel, je 159 Liter, pro Tag auf durchschnittliche 8,1 Millionen Barrel zugenommen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Interessensorganisation führender Industriestaaten in Paris. Dies sei der höchste Wert seit April 2020. Ein paar Informationen von hier aus Spanien. Carmela Negrete schreibt in der Jungen Welt einen Lagebericht zur Situation. Die spanische Linkspartei Podemos wurde von Anfang an mit Vorwürfen konfrontiert, die frei erfunden waren. Dahinter steht ein System aus korrupten Polizisten, Richtern, Ministern und Medien. Sie klingen ziemlich verzweifelt. Die von Podemos, die vorbestraft waren, konntest du etwas dazu finden? Fragt der eine. Nichts, sagt der andere. Verdammte Scheiße, kommt als Antwort. Wer führt diese Unterhaltung? Wovon geht die Rede? Der erste der Gesprächspartner ist Francisco Martinez, ehemaliger Staatssekretär für Sicherheit unter der Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy vom rechtskonservativen Partido Popular, PP. Der zweite ist Polizeikommissar Enrique García Castaño, Chef der Zentralen Einheit für operative Unterstützung, Unidad Central de Apoyo Operativo, UCAO, die Abhörmaßnahmen und andere verdeckte Ermittlungen verantwortet. Der Zeitpunkt, an dem die zitierte SMS-Nachricht ausgetauscht wurde, ist von großer Bedeutung. Das war 2016, nachdem die damals neue linke Partei Podemos erstmal zu den spanischen Parlamentswahlen antrat. Während sich hier der Politiker beim Beamten erkundigte, ob gegen Politiker von Podemos etwas polizeilich Relevantes vorlag, verhandelte die Partei mit dem sozialdemokratischen Partido Socialista Obrero Español, PSOE, über die Bildung einer gemeinsamen Regierung. Am Ende lehnte der PSOE diesen Zusammenschluss ab. So beschädigt war das Bild von Podemos in der Öffentlichkeit. Die Koalitionsregierung kam erst 4 Jahre später zustande mit einer deutlich geschwächten Podemos-Fraktion. Denn seither war die Partei mit allen möglichen wilden Vorwürfen konfrontiert worden. Venezuela und Iran hätten sie auf illegale Weise finanziert. Die Partei sei in den lateinamerikanischen Drogenhandel verwickelt. Diese Lügen sind seit Jahren juristisch widerlegt. Zuletzt kamen Anfang März dieses Jahres die oben genannten SMS-Nachrichten im Zuge eines Korruptionsprozesses, bekannt als Fall Kitchen, ans Licht. Darin wird gegen den Ex-Kommissar José Manuel Villarejo, den ehemals leitenden Polizisten Eugenio Pino sowie den Chauffeur von Luis Bárcenas, dem früheren und inzwischen bereits verurteilten Schatzmeister des PP, ermittelt. Alle drei sollen Bárcenas illegal beschattet haben. Aus Ermittlerkreisen zugespielt, veröffentlichte das Online-Portal eldiario.es die SMS: Ich frage, ob die anderen sauber waren, keine Straßengewalt, Anarchisten, fragte der PP-Mann darin. Ich schaue es mir noch einmal an, aber ich denke nicht, antwortet der Polizist. Verdammte Scheiße, jemand von denen muss doch Dreck am Stecken haben. Ja, sie fanden nichts. Doch das war egal. Ein Dossier mit dem Namen PISA, Pablo Iglesias Sociedad Anonima, war da, 2016, bereits einige Tage zuvor in Umlauf gebracht worden. Darin waren angebliche Zahlungseinträge aufgelistet, die für die Parteigründung von den Regierungen in Caracas und Teheran stammen sollten. Daran waren von Anfang an Zweifel angebracht. Doch viele spanische Medien reproduzierten die Informationen ungeprüft, da sie, wie es hieß, aus offiziellen Quellen stammte, obwohl eine Unterschrift oder eine offizielle Adresse fehlten. Der Chefredakteur des Politmagazins ZXT, Miguel Mora, ehemaliger Korrespondent der Tageszeitung El País, weiß, wie die Masche funktioniert. Zitat: Die mediale, juristische und polizeiliche Kampagne ist sehr einfach gelaufen. Es fing bei Webseiten oder Tageszeitungen an, die als erste die Gerüchte und die falschen Informationen veröffentlichten, erklärte er im Gespräch mit Junger Welt. Hinter den Fake News lässt sich ein klares Muster erkennen. Eine Reihe von Polizisten, die mit dem Ex-Kommissar José Manuel Villarejo zusammenarbeiteten, fabrizierten auf systematische Art und Weise Informationsdossiers gegen Podemos und gegen katalanische Politiker. Die Dossiers wurden dann von Journalisten veröffentlicht, Journalisten in Anführungsstrichen. Das waren aber gar keine Journalisten, sondern sie standen im Auftrag von ökonomischen und politischen Mächten und haben diese Nachrichten dann übernommen, obwohl sie wussten, dass sie nicht stimmten. Manchmal haben sie selbst etwas dazu erfunden, wie etwa die Tageszeitung El Mundo, die von Beziehungen zwischen Podemos und der ETA sprach, die es gar nicht gab, erinnert sich Moda. Wem das alles genutzt hat. Das war natürlich von der spanischen Rechten orchestriert, aber man kann auch sagen, dass das Zwei-Parteien-System insgesamt dahinter stand, sagte Mora. Aber eben auch die Medien. Denn ohne den Chefredakteur Antonio García Ferreras, des angeblich progressiven TV-Senders La Sexta, hätten diese falschen Informationen nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Die Chefredakteurin von Crónica Libre, Patricia López, ist diejenige Journalistin, die sich zusammen mit der Tageszeitung Público am intensivsten mit dem Thema beschäftigt hat. Und vor allem ist es ihr zu verdanken, dass die Informationen ans Licht kamen. Im Juli 2022 veröffentlichte sie bei Crónica Libre eine Audioaufnahme aus dem Jahr 2016, in der sich Ferreras und der verhaftete Villarejo über eine der Lügen unterhielten. Darin bekennt Ferreras, dass ihm eine der gezinkten Informationen, wonach der Podemos-Spitzenkandidat Pablo Iglesias genau an jenem Tag eine Geldzuweisung aus Venezuela auf ein auf seinen Namen laufendes Konto in einem Steuerparadies erhalten haben soll, als Podemos sich als Partei eintragen ließ. Er ging dabei etwas zu weit. Ich mache mit, aber das ist jetzt sehr heikel und zu grob, soll er Villarejo gesagt haben. Er glaube nicht, dass ein solches Konto existiert und auch nicht, dass dort an jenem Tag 272.000 Euro eingegangen seien. Trotzdem berichtete auch die Fernsehkette La Sexta darüber. Eine Anzeige, die Iglesias gegen OK Diario wegen Verbreitung dieser Falschinformationen erstattet hatte, wurde für unzulässig erklärt, da der verantwortliche Journalist nicht wissen könne, ob die Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung falsch oder richtig gewesen seien. Huhuhu. Ferreras wies daraufhin ebenfalls die Vorwürfe in seiner Sendung Al Rojo Vivo zurück. Die Audiodatei sei aufgenommen worden, nachdem seine Sendung darüber berichtet hatte, und er hatte davor nicht gewusst, dass es falsche Informationen waren. Tja, was das für die demokratische Öffentlichkeit in Spanien bedeutet, weiß der Journalist Moda. Diese Lügen wurden veröffentlicht, obwohl man wusste, dass es Lügen waren. Und das ist eine absolute Neuheit in der Medienlandschaft Spaniens. Bis dahin seien zwar auch Falschinformationen veröffentlicht worden, aber nie wurde so dreist und so offen gelogen, sagt Moda. Und das mit absoluter Impunität. Denn diese Journalisten sind bis heute von rechtlichen Konsequenzen verschont geblieben. Lediglich einigen dieser Figuren wird jetzt der Prozess gemacht. Aber nicht wegen des schmutzigen Krieges gegen Podemos, sondern wegen eines Nebenthemas. In diesem Fall den Staatssekretär, weil er den damaligen Schatzmeister des PP mit öffentlichen Mitteln beschattet haben soll. Aber nicht, weil er die Verbreitung von Lügen gegen eine politische Partei gefördert hat. Das, sagt Mora, ist ein schwerer Schlag für die Demokratie und das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des Staates und in die Medien. Das Land schwört seine Söhne auf das Feld der Ehre ein, mit Gewehr und Helm und stolzer Uniform. Und im Wortschatz der Soldaten fehlt das laut gesprochene Nein, denn dies Wort entspricht nicht kämpferischer Norm. Einer starb für einen Führer, für ein deutsches Vaterland, und Amerika ließ sterben in Vietnam. Wer den Namen Stalins hauchte, blieb bis heute unerkannt. Alle starben sie für irgendein Programm. Einer focht im Namen Christi, einer kämpft für Mohammed. Und Parole wär der Satz für den Verstand. Einer tötet für Ideen, die er selber nicht versteht. Ist der Blinzi, der die Schrift nicht an der Wand. Einer war beim KGB und lernte, wie man unerkannt die Gegner mit dem Untergang bedroht. Jahre später sitzt er an der Macht und führt mit kalter Hand die ahnungslosen Völker in den Tod. Denkmal für die Helden hat kein Toter je geweint. Ein gefallener Soldat kennt keinen Sieg. Ob schwarz, gelb, rot, ob weißer, hat sie eines doch geeint. Jeder starb für seine Mächtigen im Krieg. Ein Soldat ist auch ein Vater, jemand Sohn und jemands Mann. Liebt die Mutter, liebt die Frau und liebt sein Kind. Es ist Wahnsinn, dass ein Liebender auch Menschen töten kann, die genauso wie er selber lieben sind. Wenn Soldaten sich verbrüdern durch ein tausendfaches Nein und sie reichen übern Graben sich die Hand, kann das Leben auf der Erde endlich menschenfreundlich sein und es braucht nicht mehr die Macht. An der Wand. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 17. April bis zum 1. Mai 2023 im Niemandsland. Thema Wahlkampf, Kampf ums Rathaus. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Die Partei Barcelona en Comú hat am Sonntag symbolisch ihre Kandidatenliste für Barcelona geschlossen. Dabei sind Bob Pop, der Kulturjournalist, die Schauspielerin Vicky Peña und der Geograf, Urbanist und Uniprofessor, Politiker und Aktivist Jordi Borja dabei. Das verkündete Bürgermeisterin Ada Colau am Sonntag, dem 16. April. Thema Cyberkriminalität, Cyberkriminalität im Internet. Die Hacker und Erpresser des Hospital Clínic von Barcelona, die sich Ransom House nennen, haben bekannt gegeben, dass sie weitere vertrauliche Daten von Patienten ins Netz gestellt haben. Die katalanische Agentur für Cybersicherheit hat dagegen erklärt, es sei noch nicht klar, ob die Daten neu sind. Die Erpresser haben bis zu 5 GB Informationen veröffentlicht. Diese neue Veröffentlichung von geklauten Daten erfolgt, nachdem die Mossos-Polizei am 4. April die Webseite der Kriminellen blockiert hatte. Die Cyberdelinquenten verlangen 4,5 Millionen Dollar, um die Daten wieder freizugeben. Am 30. März veröffentlichten sie Teil der Daten im Dark Web. Wahlkampf, Kampf ums Rathaus, zweiter Teil. Drei große Themen beherrschen den Wahlkampf zum Bürgermeisteramt hier in Barcelona. Das ist erstmal die Tranvía-Straßenbahn, dann die Wohnsituation und die sogenannten Superias, genannten verkehrsberuhigten Zonen in den Wohngebieten der Innenstadt. besonders im Eschampler. Alle Kandidaten haben ihre Kampagne auf diese drei Punkte konzentriert. Die Superias sind eine Art Starprojekt der regierenden Barcelona en Comú unter Bürgermeisterin Ada Colau. Sie bezeichnet die Superias als notwendig, um eine Stadt zu schaffen, die weniger umweltschädlich ist und in der die Menschen Vorrang vor den Autos haben sollen. Kandidat Jaume Collboni von der sozialistischen Partei PSC hingegen erklärt, dass das Modell der Superias kein Weg sei, den man weiter beschreiten wolle. Beim Thema Wohnungsnot sind sich alle Kandidaten einig, dass hier oberste Priorität herrscht. Naja, es ist Wahlkampf. Colau sagt, wir haben Barcelona als die Stadt in Spanien mit den meisten Sozialwohnungen in Position gebracht. Colau war es, die 30%-Klausel im Wohnungsbau eingeführt hat. Das heißt, 30% aller neuen Bauprojekte müssen dem sozialen Wohnungsbau dienen. Obwohl nun gesagt wird, die Maßnahme bremste die Projekte auf dem Bau- und Immobiliensektor, so erklärt Colau, steckt dahinter einfach nur das Geschäftsinteresse der Baukonzerne, die immer mehr Gewinne machen wollen. Kein einziger Bürgermeister hat sich den Interessen der Bau- und Immobilienkonzerne entgegengestellt wie ich. Deshalb überziehen sie mich jetzt mit Klagen, so Colau. Colboni hingegen meint, die 30%-Klausel drosselte die Bauaktivitäten. Er will eine Mietpreisbremse einführen und auch die Verkaufspreise deckeln. Thema Superia und Gentrifizierung. Die urbanistische Reform der Straße Calle Consell de Cent von Barcelona hat zu einer finanziellen Wertsteigerung der Wohnungen geführt, provoziert somit den Verkauf und als Konsequenz die Verdrängung der Bewohner zugunsten internationaler Immobilienfonds und reicher Kunden. Die meisten aus dem Ausland. Wenn man auf die Seiten der Wohnungsangebote geht und die Gegend von Consell de Cent anschaut, dann gibt es da Angebote von bis zu 7.700 Euro Monatsmiete. In den untersten Preiskategorien sind die Preise bis 1.500 oder 1.800. Es gibt in dieser Preislage aber nur noch wenige Wohnungen und die mittleren Preislagen liegen zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Das sind die meisten. Die Umbebauung der Zone zur grünen Achse ohne Autos hat nun also zu einer Preissteigerung bzw. Wertsteigerung der Immobilien geführt. Der Wohnungsmarkt in Barcelona ist mit seinem durchschnittlichen Mietpreis von 1.077 Euro, das ist der Mindestlohn, schon für viele Familien und Menschen die Hölle. Das Problem aber nun auf die Verbesserung der Wohnlage zu schieben, wäre falsch. Die Spekulationsfonds kommen immer, wo sich aus der Wohnungsnot Profit schlagen lässt und wo es etwas Schönes abzusahnen gibt. Wenn eine Gegend schön renoviert wird, dann sind sie eben da. Sie sind wie die Bankiers. Wo man sie hinwirft, sie fallen immer auf dein Geld. Vielmehr müsste die Politik hier ganz klare und harte Mietpreisbremsen einführen und gleichzeitig den Verkauf an diese Geierfonds schlichtweg verbieten. Es ist ja nun absurd, dass die Stadt Barcelona Millionen investiert, um die Wohnlage und Lebensqualität ihrer Bürger und Bürgerinnen zu verbessern. Und dann kommen die Spekulanten aus aller Welt und vertreiben genau diese Bürger und Bürgerinnen, für die die Maßnahme gedacht ist. Ja, hallo. Ich grüße die Hörer. Die Hörer von Niemandsland. Ich bin aus Berlin und habe jetzt hier heute bei der Demonstration natürlich zum ersten Mal mitgemacht hier in Barcelona. Thema Buch- und Lesekultur in Barcelona. Die Buchhandlung Alibri, frühere Buchhandlung Herder, hat es geschafft. El País widmet ihr am 15. April einen langen Artikel, in dem die Geschichte der Alibri-Buchhandlung abgehandelt wird. Im Oktober vergangenen Jahres verkündeten die Besitzer, dass man die Buchhandlung Alibri in der Calle Balmes bis zum Jahresende schließen werde. Nach 97 Jahren Existenz sollte Schluss sein. Doch dann kam die Rettung. Kurz vor Weihnachten. Jemand hatte die Buchhandlung gekauft. Die Angestellten konnten aufatmen. Dieser jemand war indes keine Person, wie im Falle der Bergamo-Buchhandlung in Madrid, sondern eine digitale Plattform für Abonnenten, Bookish genannt. Jetzt sollen die über 20.000 Bücher im Lager von Alibri in ein neues Konzept eingebunden werden. Thomas Casals, Geschäftsführer von Bookish, sah in diesen riesigen Geschäftsräumen des Lokals im Zentrum von Barcelona eine gute Gelegenheit, um das Buchgeschäft zu beleben. Trotz vieler Schließungen von Buchhandlungen, sagte er, wir wollen Buchkunden an uns binden, ihnen etwas bieten, was sie etwa bei Amazon nicht finden, so Casals. Bis 1999 nannte Alibri sich Herder. Die ursprünglich in Freiburg ansässige Herder Buchhandlung eröffnete 1925 in der Calle Balmes Nummer 26 ein neues Lokal. Im Bürgerkrieg enteignet, gelang es dem damaligen Geschäftsführer Antonio Waltel, das Geschäft bei einer Versteigerung zurückzukaufen. Also, hier im Zentrum von Barcelona. Mal hingehen, mal anschauen und ja, Bücher kaufen, ne? Ist übrigens keine Werbung, kriege ich nicht bezahlt, sondern ich mag Buchhandlungen. Kino und Politik. Die Filmemacherin Carla Simón, die in Berlin den Goldenen Bären für ihren Film Alcaraz bekommen hatte, geht nun in die lokale Politik. Genauer gesagt, sie hat bei den konservativen Katalanisten von Junts per Cat auf der Kandidatenliste angeheuert. Jawohl, am 28. Mai wird Frau Simón in Les Planes d'Hostoles in der Provinz Girona kandidieren. Ein Fall von Kandidatur der Nähe, de la proximidad, und nicht der Partei. Carla Simón, die sich nach eigenen Aussagen als links bezeichnet, begründet ihren Schritt für die eher rechte Junts zu kandidieren damit, dass sie bei einem Projekt mitmachen will, das über politische Ideologie hinausgeht. Außerdem pflegt Carla Simón nach eigenen Angaben eine Freundschaft mit dem Bürgermeisterkandidat Pablo Odell. Thema Nepperschlepper-Bauernfänger. Ein Greis, 88 Jahre alt, starb am vergangenen 13. September in seiner Wohnung in Sabadell, nachdem er einen starken Stromschlag in der Dusche erlitten hatte. Jetzt, 4 Monate später, hat die Polizei nach langen Ermittlungen einen sogenannten Elektriker verhaftet, der Tage vor dem Unglück die elektrischen Leitungen in der Wohnung repariert hatte, angeblich repariert hatte. Es stellte sich nämlich heraus, dass der sogenannte Elektriker keiner war, weder Berufstitel noch Lizenz besaß. Der falsche Elektriker war von einer Versicherungsgesellschaft geschickt worden. Einer windigen Versicherungsgesellschaft, muss man sagen. Der Mann ist nun wegen Totschlags angeklagt. Wer mit Versicherungsgesellschaften einmal zu tun hatte und beruft sich auf eine Haftpflichtklausel, die schicken einem meistens die letzten Stümper ins Haus, die mehr kaputt machen als reparieren. Also Vorsicht mit diesen Leuten. Adios Pinocho, letztes Geleit. Wir lieben dich, wir lieben dich, rief die Menge, als am vergangenen Donnerstag der beliebte Restaurantbesitzer Juan Bayen alias El Pinocho das letzte Geleit bekam. Er starb am 11. April. Bei den Trauerfeierlichkeiten waren sowohl Frau Ada Colau, die Bürgermeisterin, als auch ihr Opponent Xavier Trias anwesend. Der Leichenwagen fuhr später am Boqueria-Markt vorbei, wo alles versammelt war, was Rang und Namen hatte und wo alles kam. Nachbarn, Kunden, Politiker. Pinocchio war zur beliebtesten Persönlichkeit des Boqueria-Marktes geworden, erklärte sein Freund Eduard Soleil in einer Abschiedsrede. Danach erklang die Barcelona 1992-Hymne von Montserrat Caballé und Freddie Mercury. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Republikanischer Frühling in Barcelona. Am vergangenen Montag, dem 17., wurde der Jahrestag der Zweiten Republik mit einer Veranstaltungsreihe, Debatten, Konzerten und Buchvorstellungen beendet. Das Festival begann am 14. und wollte dabei auf die Werte und die in der Zweiten Republik bis 1936 erkämpften Rechte hinweisen, die kurz darauf durch den Militärputsch Francos und nach dem Bürgerkrieg in der Diktatur abgeschafft worden waren. Das Festival Primavera Republicana, republikanischer Frühling, wollte hierbei den Bogen bis heute schlagen und auf die aktuellen Bestrebungen und Situationen hinweisen, die diese Rechte erneut abschaffen wollen. Es gab Veranstaltungen in Borne, Centre de la Memoria Cultural. Es wurde in diesem Rahmen auch das Buch La Barcelona que mai va ser, L'obra del Ayuntamiento Republicano 1931-1936 vorgestellt. Niemandsland. Theaterstadt Barcelona. Auch das Programm für das diesjährige Greg-Festival ist schon da. Die Veranstalter haben es schon an die Presse gegeben. Es ist die Ausgabe Nummer 47 des Festivals. Am 29. Juni wird es eröffnet und es wird am 30. Juli enden. Es gibt 88 Vorschläge, die meisten von Frauen. 55% davon haben Frauen selbst als Autorinnen oder Intendantinnen erstellt. Das Programm kombiniert große internationale Namen mit lokalen Talenten. Der Haushalt für das Festival beträgt 3,3 Millionen Euro. Das Hauptgenre ist natürlich das Theater mit 32 Werken bzw. Stücken. Dann gibt es 15 Musiktheaterspektakel, dann gemischtes Theater, 14 Aufführungen, Tanztheater, 13 Stücke, sogar Zirkus, Akrobatik gibt es mit 12 Aufführungen und sogar 2 Kinoveranstaltungen. Die Orte für das Festival sind das Teatre Romea, das Teatre Nacional de Catalunya, natürlich das Teatre Grec selbst auf dem Montjuïc, der Mercat de les Flors, ebenfalls auf dem Montjuïc, das Teatre Jure, ebenfalls da oben. Ein paar Stücke. Es gibt unter anderem Beethoven 7 von Sascha Walz. Dann das Stück Who Killed My Father des holländischen Autors Hans Kersting oder Ubu von Robert Wilson nach Alfred Jarry's Ubu Rey. Wer Theater liebt und solche Aufführungen, der muss jetzt schon ins Netz gehen und die Karten reservieren, denn die sind in wenigen Tagen, die besten Plätze zumindest, ausverkauft. Katalaninnen zum Mars. 9 Wissenschaftlerinnen aus Katalonien sind am vergangenen Mittwoch, dem 12. April, in Richtung USA aufgebrochen, um an einem Trainingscamp für eine Mars-Mission in der Wüste Utah teilzunehmen. Ziel: Leben auf dem roten Planeten zu schaffen. Hypatia wurde die Mission getauft. Ort, wie gerade gesagt, die Wüste von Utah in den USA, deren Beschaffenheit viel mit der Marsoberfläche gemein hat. Sowohl wegen seines eisenhaltigen Bodens als auch der großen Temperaturschwankungen wegen. 2 Wochen soll die Mission dauern. Es wird eine spezielle Raumfahrtmission, erklärte die Leiterin der Frauen, Kommandantin Mariona Badenas Agusti. Auf die Hypatia-Frauen wartet der Mars-Simulator, eine Art Raum mit Labor, der von der Mars Society entwickelt wurde und wo biologische und geologische Experimente durchgeführt werden. Auch die Besatzung selbst wird Gegenstand der Forschung und Beobachtung sein. Das heißt, wie resistent sie sein werden, wie die Gruppendynamik sich entwickeln wird und vieles andere mehr. Daneben werden natürlich Agrarprojekte unter außerirdischen Bedingungen durchgeführt. Pflanzen und Mikroorganismen werden angepflanzt und auf ihre Widerstandsfähigkeit getestet. Rumba Catalana, eine Art Schlagermusik hier aus Barcelona. Die Sozialistische Partei Kataloniens, PSC, hat am Mittwoch, dem 12. April, einen Vorschlag ins Parlament eingebracht, um die sogenannte Rumba Catalana Musik zum Weltkulturerbe bei der UNESCO vorzuschlagen. Es herrschte dabei Einstimmigkeit. Alle Parteien stimmten für die Resolution. Ursprünglich hatte der SGAE Autorenrechteverband im Dezember die Idee unter dem Motto La Rumba es nostra verbreitet. Die Rumba ist unsere. Musik. Die Abgeordnete der Sozialistischen Partei, Frau Rocío García, beantragte, den 24. Juli zum Internationalen Tag der Rumba Catalana zu erklären. Frau García erklärte, dass die Initiative von einer großen Zahl von Musikern, Aktivisten und Persönlichkeiten aus dem Umfeld der Rumba und aus der Gitano-Gemeinde Kataloniens unterstützt werde. In einem Festakt waren dann Rosa Pubill, die Tochter des bekannten Rumba-Sängers Perret, und weitere Musiker und Musikerinnen anwesend. Die Rumba Catalana ist eine Musikrichtung, die aus einer Mischung verschiedener Stile und Kulturen besteht. Die Musik entstand im Laufe des vergangenen Jahrhunderts in Barcelona, genauer gesagt in den Stadtvierteln des Raval, Gracia und Hostalfranc. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Frage: Existiert der Prozess noch? Katalanisches Labyrinth. Auch wenn Präsident Sanchez von Madrid aus den sogenannten Prozess der katalanischen Separatistenbewegung zur Abspaltung von Spanien als Kapitel der Vergangenheit erklärt hat, versucht nun Kataloniens Präsident Pere Aragonès, gesagt sei nebenbei mit viel Steuergeldern, die Independentismo-Propaganda ins Ausland zu tragen. Der Mann reiste vergangene Woche in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá, dann nach Chile und Argentinien, um die frohe Kunde einer katalanischen Unabhängigkeit von Spanien zu verbreiten. Dabei wird viel von Selbstbestimmung der Völker und Unterdrückung die Rede sein. Ja, gemeint ist aus Sicht von Aragonès die Unterdrückung Kataloniens durch Spanien. Ein wichtiger Teil im Plan der Internationalisierung des sogenannten Katalonien-Konflikts ist die Gründung von katalanischen Botschaften im Ausland, Delegaciones, Delegationen genannt. 20 davon existieren inzwischen, 13 sind operativ und 7 im Aufbau. Die nächste Botschaft soll bald in Kolumbien eröffnet werden. Botschaften sind natürlich Privilegien von anerkannten Staaten und Ländern. Deshalb traut man sich nicht, diese Büros Botschaften zu nennen, sondern man nennt sie Delegationen. Die verschlingen natürlich etliche Millionen, die dann anderswo fehlen. Aber gut, ein Spielzeug für die Indepes. Barcelona scheint ein Hühnerstall zu sein. Warum? Laut Daten des Statistikbüros der EU, Eurostat, liegen die am dichtesten besiedelten Wohngebiete Europas in der gräflichen Hauptstadt Barcelona. 9 der Populationsknoten unter den ersten 10 Europas befinden sich hier in unserer Stadt, und zwar in L'Hospitalet. Dort etwa kommen auf einen Quadratkilometer fast 57.000 Einwohner. Dann in einem anderen Viertel von L'Hospitalet, da kommen 56.158 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Dann ein nächstes Viertel in L'Hospitalet, Colblanc, Torrassa, 54.163 Einwohner, Santa Coloma, Barcelona, 51.059 Einwohner. Dann an vierter Stelle kommt erst ein Quadratkilometer Montmartre-Viertel im Zentrum von Paris mit 50.641 Einwohnern. Dann geht's noch 7-mal weiter mit Barcelona. Und zwar Santa Coloma, Barcelona selber, Raval, Poble Sec, 48.000 Einwohner, L'Hospitalet, 47.000, dann Sagrada Familia, 46.000, Esquerra de Champla, 46.300 Einwohner, Gracia, Basquinardó und so weiter und so weiter. Diese Zahlen stehen im jüngst veröffentlichten Bericht von Eurostat unter dem Titel Population and Housing Census 2021 First EU Results. Gemessen wird die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer. Besonders das Viertel La Florida in Hospitalet zeigt hier die Stadtentwicklung der letzten 100 Jahre vom dünn besiedelten Agrar- und Ackerland hin zum dicht bevölkertsten Stadtteil Europas. Hierfür werden verschiedene Erklärungen angeführt. Der urbane Bebauungsplan von 1922, dann die Einwanderungszahlen in den 60er Jahren aus Andalusien und Extremadura, später die Migranten aus Bolivien, Pakistan, Marokko und die Hochhausbebauung, das heißt das Schaffen von Wohnsilos unter dem Frankismus. Und hier endet unser Barcelona-Nachrichtenblog. Sie werden gemerkt haben, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich komme aus einer Grippeerkältung, habe mich aber dennoch ins Studio begeben, um die Sendung zu machen. Yo! Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Noch kurz der Wetterbericht. Ich schaue aus dem Fenster. Wolkenloser Himmel, blauer Himmel. Es ist herrlich, warmes Wetter. Schon jetzt am Mittag Temperaturen über 20 Grad. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Aus dem Niemandsland-Archiv jetzt eine Wiederholung einer Straßenreportage vom 18. Oktober 2019. Ich befinde mich jetzt in der Carrer Trafalgar. Auch hier ein halbes Trümmerfeld, die Straße. Pflasterstein aus dem Boden gerissen, Bordstein, Fliesen rausgerissen. Vorne brennt ein Feuer mitten auf der Straße. Da haben die illuminierten Streetfighter ein Feuerchen gemacht. Container natürlich, Müllcontainer, die stinken wie die Pest. Der ranzige Geruch steigt mir hier in die Nase. Hier stehen locker alle möglichen Leute rum. Da hinten kracht's. Da donnert es ganz ordentlich. Wahrscheinlich sind das noch Böller vom letzten San Juan-Fest. Hier sehe ich eine vermummte Gestalt. Die wirft hier weiter ordentlich Sachen ins Feuer. Und dieser Junge hat einen Helm auf, das Gesicht vermummt. Und freut sich, hat so einen Knüppel in der Hand, einen Rucksack und hat eine Indepe-Fahne umgewickelt und wirft wirklich voller Freude da den ganzen Dreck in die Flammen. Hinten sind Schreie. Da gibt es einen Polizeieinsatz. Jetzt kommen die Leute hier angerannt. Moment. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich hau jetzt besser ab. Es knallt und trümmert. Gut, es erinnert einen an alte Kreuzberger Zeiten. Die Gewalt bahnt sich leider ganz langsam immer weiter ihren Weg. Man sieht hier an dieser Stelle so gut wie keine Polizei. Die konzentrieren sich alle an der Via Laietana. Man hat das Gefühl, die Stadt ist irgendwie zum Plündern freigegeben. Ich weiß nicht, wie ich das anders benennen soll, weil hier ist von Polizei weit und breit nichts zu sehen. Aber wahrscheinlich ist das alles zu großräumig hier, um so viele Kräfte zu haben. Nicht, dass ich mir wünsche, dass Polizei käme, nur... Es gibt genug Verrückte, die zündeln und fackeln überall. Und da ist leicht auch mal ein Haus in Flammen oder ein Laden. Und dann kann es für die Leute sehr kritisch werden. Hier kommen weiter vermummte Typen, so Streetfighter-Generation. Die sind so 23, 24, auch junge Araber sehe ich jetzt. Menas, eine ganze Horde. Die schließen sich voller Freude diesem ganzen Chaos an. Das ist auch interessant. Die haben wahrscheinlich andere Absichten. Denen ist wahrscheinlich bestimmt die Unabhängigkeit Kataloniens scheißegal. Ich würde sagen, die Straßen sind alle abgesperrt. Der Verkehr ist erlahmt. Ab und zu kommt mal ein Auto irgendwo durch. Das bahnt sich seinen Weg. Ich nähere mich jetzt einmal hier der Ronda San Pedro. Auch hier ist alles voller junger Leute. Auch hier sind Barrikaden aufgebaut, improvisierte Barrikaden. Auch hier keine Polizei, nur Volk, nächtliches Volk. Hier Ecke Ronda San Pedro Brook. Die Rikscha-Fahrer haben natürlich gar nichts zu tun. keine Touristen. Die fahren hier mit ihren Karren rum und finden keinen einzigen Touristen, der mit ihnen fahren kann oder möchte. Ganz junges Gemüse hier an der Ecke, ganz junges Volk. Die Barrikade hier, die brennt noch nicht. Die ist einfach nur hingefahren. Gott sei Dank. Es stinkt nämlich wie die Pest. Sehr viel Volk, das einfach nur rumsteht und ich weiß, was passieren wird. Viele Leute haben ihre Autos schnell weggefahren, aber hier sind noch einige Autos geparkt. Es ist natürlich zu vermuten, dass hier gleich auch irgendwas geschehen wird. Buenas noches, soy de una radio alemana. ¿Queréis darme una valoración de esta noche? ¿Cómo lo veis? Pues bien, bueno, dura contra la poli, pero bueno, bien. ¿Sí? ¿Y habéis hecho algo? ¿Os gusta esto? Bueno, a ver, nos ha caído de todo solo por estar cerca. No estamos haciendo nada malo. No sé qué hacía. Solo devolvemos lo que nos tiran y nos pegan. ¿Y qué te han hecho a ti personalmente? ¿Te a han mí nada. ¿A la policía? No, a mí no. Nos han tirado gases lacrimógenos. ¿A ti? Ich nähere mich einer Gruppe von jungen Leuten. Sie mögen so 17, 18 Jahre alt sein. Sie tragen Independentista-T-Shirts. Einer hat eine Fahne dabei. Alle haben Rucksäcke mit Materialien. Ich frage sie nach ihrer Meinung zum Geschehen. Einer der Jungs meint, gut, hart gegen die Bullen, aber gut. Und findet ihr das okay? Habt ihr etwas unternommen? Ja, wir waren nah dran und haben etwas abbekommen. Wir geben nur zurück, was sie uns antun. Sie schlagen uns. Und dir persönlich, haben sie etwas getan? Nein, mir selber nicht, aber sie haben Tränengas auf uns geschossen. Dir? Mir direkt nichts. Uns allen. Tränengas. Viele Male. Mehr als 20 Geschosse. Jetzt gerade. Das ist illegal, sagt einer der jungen Männer. Und wie wird das alles ausgehen? Habt ihr eine Idee? Es ist noch früh, das zu sagen. Die Nacht ist lang. Die Nacht, die Tage, das Jahr. Was wäre denn das Endziel für euch bei diesen Protesten? Mehr Respekt von Seiten Spaniens zu bekommen oder ganz von diesen Leuten wegzukommen. Und die Leute, die gefangen sind, müssen freikommen. Oder sie müssen ihre Strafen heruntergesetzt bekommen. Und die Leute, die im Gefängnis sind, haben die wirklich nichts gemacht, meint ihr? Sie sind einfach nur unschuldige Demokraten. Ja, aber gut. Nichts gemacht kann man auch nicht sagen. Sie haben eine Bewegung in Gang gesetzt und weil viele sie unterstützen, weil alle im spanischen Staat Frankisten sind. Der Frankismus ist also, meint ihr, heute noch in Kraft, noch gültig? Ja, ja, alle sind Frankisten. Wir haben ja auch noch den König. Aber wenn alles hier Frankismus ist, warum seid ihr denn noch nicht im Gefängnis, Jungs? Weil sie uns noch nicht alle erwischt haben. Haha, okay, war ein kleiner Scherz, um euch ein bisschen zu provozieren. Ja, klar. Gut, ich hoffe, ihr werdet diese Nacht nicht verletzt. Viel Glück. Und hört Contrabanda. Dir auch, viel Glück. Así que Contrabanda FM, tú vas a contrabanda.org y a... Okay? Venga, hasta luego. Mira. Vale. In unserer Filmsektion möchte ich den Blick heute mal auf ein Festival richten, und zwar das Programm von Cannes. Da ist Wim Wenders gleich mit zwei Filmen dabei. Im Wettbewerb trifft er auf Wes Anderson, Akis Kaurismäki und eine Rekordzahl von Frauen. Der Eröffnungsfilm sorgt schon vorab für Aufregung. Der deutsche Regisseur Wim Wenders ist dieses Jahr gleich mit zwei Filmen auf dem Festival in Cannes vertreten. Der in Japan gedrehte Film Perfect Days werde im offiziellen Wettbewerb zu sehen sein, das sagte Festivalchef Thierry Frémaux am Donnerstag in Paris. Zuerst werde Wenders einen 3D-Dokumentarfilm über den in Frankreich lebenden deutschen Künstler Anselm Kiefer in einer Sondervorstellung zeigen. Wim Wenders hat in Cannes 1984 die Goldene Palme für seinen Film Paris, Texas gewonnen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die für ihre Rolle in Toni Erdmann von 2016 zahlreiche Preise gewonnen hatte, wird ebenfalls gleich mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten sein. Zum einen spielt sie die Hauptrolle im Film Anatomie d'une Chute der französischen Filmemacherin Justine Triet. In Triets Cannes-Film Sibyl hatte Hüller 2019 bereits einen denkwürdigen Auftritt. Außerdem ist Hüller im Film Zone of Interest des britischen Regisseurs Jonathan Glazer Under the Skin zu sehen. Nach dem gleichnamigen Roman von Martin Amis erzählt das Drama den Alltag einer deutschen Familie, die während des Kriegs in der Nähe des Vernichtungslagers Auschwitz lebt. Die Auswahl ist eine gute Mischung aus jungen Filmemachern und Veteranen, sagt Frémaux. Zu den bekannten Namen zählen der US-Filmemacher Wes Anderson mit Asteroid City, der Italiener Marco Bellocchio mit Rapito und der Finne Aki Kaurismäki mit Fallen Leaves. Mit Achtung Ken Loach, Hirokazu Koreadi, Nuri Bilge Ceylan und Nanni Moretti zeigen neben Wenders noch vier weitere Goldene Palme-Gewinner neue Filme im Wettbewerb. Dieses Jahr sind 6 Filmemacherinnen dabei, eine mehr als im vergangenen Jahr und damit so viele wie nie zuvor. Unter ihnen sind die Französinnen Catherine Brillat und Trier, die Senegalesin Ramata Toulé Sy, die Tunesierin Kauter Ben Hania, die Österreicherin Jessica Hausner und die Italienerin Alice Rohrwacher. Rohrwacher, glücklich wie Lazzaro, und Hausner, Little Joe, gehören zu den Preisträgerinnen der vergangenen Jahre. Auch der Eröffnungsfilm Jeanne du Barry stammt dieses Jahr aus weiblicher Hand von der Französin May Wen. Sie tritt auch als Schauspielerin in dem Historiendrama auf, als Mätresse von König Ludwig XV., nach der der Film benannt ist. Als König hat May Wen Johnny Depp besetzt, der damit in Cannes seinen großen Auftritt nach dem umstrittenen Prozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard haben wird. Jeanne du Barry dürfte aber nicht nur deshalb für Kontroversen sorgen, wenn der Film am 16. Mai die Filmfestspiele eröffnet. May Wen wird vorgeworfen, Edwy Plenel, den Chefredakteur des einflussreichen Online-Portals Mediapart, in einem Pariser Restaurant angegriffen zu haben. Laut Plenel soll May Wen ihn an den Haaren gepackt und ihm ins Gesicht gespuckt haben. Er hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen sie erstattet. Mediapart ist für seine MeToo-Recherchen bekannt, jüngst zu Belästigungsvorwürfen gegen Gérard Depardieu. Unter anderem berichtete das Portal über die Vorwürfe gegen May Wens Ex-Mann Luc Besson. Ob der mögliche Angriff gegen Plenel im Zusammenhang mit den Berichten steht, ist unklar. Sicher dürfte nur sein, dass die Eröffnungsgala mit May Wen und Depp besonders kritisch beäugt werden wird. Ich verlas einen Artikel aus dem Spiegel vom 13.04.2023, 15.41 Uhr. Und wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Verbringen Sie einen wunderschönen San Giordi-Tag, San Giordi-Sonntag. Verschenken Sie Rosen, verschenken Sie Bücher. Werden Sie glücklich. Tschüss, adeo, agur. We'll be right back.